بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سأل بعض من هاتسين الله زيجن هاي لهم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم Liebe Geschwister, wir haben uns letztes Mal unter anderem mit dem Thema Al-Masch beschäftigt, mit dem Streichen über Ledersocken, über Al-Khuf. Und heute möchten wir inshallah ta'ala weitermachen mit dem Masch über Jawrab. Jawrab sind Wollsocken. Zunächst einmal, gemäß der richtigeren Ansicht mit den Ulama, darf man, auch wenn es die Ansicht der Minderheit ist, man darf über Jawrab streichen. Das heißt, man darf auf solche Socken streichen, wenn sie kein Leder haben. Und der Beweis dafür ist ein Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Wudu sowohl über Jawrab als auch über Schuhe strich. Und den Hadith kann man verstehen auf zweierlei Art. Man kann verstehen darunter, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowohl Jawrab als auch Schuhe anhatte und über beide gleichzeitig strich. Aber offensichtlicher ist es, dass er sowohl als auch, das heißt sowohl über Jawrab als auch über Schuhe separat strich. Das heißt, egal ob er das eine anhatte oder das andere anhatte oder ob er beides gleichzeitig anhatte, aber die eher Wahrscheinlichkeit, die offensichtlichere Bedeutung des Hadith ist es, dass er sowohl über das eine als auch über das andere zu streichen pflegte. Wenn er beides in diesem Moment anhatte, dann kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass es Schuhe waren, die nicht den gesamten Fußbereich abgedeckt haben. Und die zweite Bedeutung ist, dass, wie gesagt, er über das eine oder das andere gestrichen hat. Und warum ist diese Interpretation offensichtlicher? Denn im Arabischen hätte er, der Überlieferer, eher gesagt, wenn er sagen wollte, dass er über Schuhe und Socken gleichzeitig gestrichen hat, das heißt über Socken, die von unten waren wie Schuhe, dann hätte er eher gesagt, Jawrabain Muna'alain. Er hat aber gesagt, er hat gestrichen über Jawrab und über Na'al. Das heißt über Socken, Wollsocken, als auch über die Schuhe. Allah weiß am besten Bescheid. Welche Bedingungen gibt es für das Streichen über die Wollsocken, Jawrab? Zunächst einmal ist die Dicke gemäß der richtigeren Ansicht keine Bedingung für die Gültigkeit des Masch über die Wollsocken, da diese in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zu finden ist. Aber diese Angelegenheit ist zurückzuführen, grundsätzlich, dass man sie versteht, darf man Qiyas bei einer Rukhsa machen oder nicht. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas erlaubt hat, was eigentlich gemäß den Grundsätzen verboten sein müsste, denn grundsätzlich muss man seine Füße waschen. Und erlaubt hat er uns, subhanahu wa ta'ala, das Streichen über die Ledersocken, über die Wollsocken. Die Frage ist jetzt, das, was uns überliefert worden ist an Wollsocken, und man hat damals solche Socken getragen, mit denen man herumlaufen konnte. Das ist das Argument der Gelehrten, die sagen, es müssen dicke Socken sein. Die Frage ist, darf man den Fall der dicken Socken übertragen auf den Fall der dicken Socken? Anders ausgedrückt, darf man Qiyas auf einer Rukhsa machen? Das ist die Angelegenheit, die diese Sache zugrunde liegt. Wenn du sagst, man darf nicht, dann erlaubst du auch nicht, dass man über dünne Wollsocken streichen darf. Wenn du sagst, man darf, dann erlaubst du auch, dass man über dünne Socken streichen darf. Wallahu a'lam. Das ist sozusagen die wesentliche Bedingung. Und hinzu kommt natürlich das, was auch für die Ledersocken gegolten hat, und zwar, dass der gesamte Fußbereich bedeckt sein muss, dass man vorher Wudu gehabt haben muss. Das ist klar. Das gilt ja allgemein über das Streichen über Socken. Es geht uns hier speziell über die Wollsocken. Insofern haben wir hierfür keine speziellen Bedingungen. Wallahu a'lam. Wenn wir schon beim Streichen sind, dann stellt sich die Frage, darf man über den Turban streichen? Der Turban ist eine Kopfbedeckung, bei der man Stoff wickelt um den Kopf auf eine bestimmte Art und Weise. Und das war ein Brauch der damaligen Araber und wird auch bis zur heutigen Zeit in manchen Ländern so getragen. Und es ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass er auch über seinen Turban gestrichen hat. Das heißt, statt dass er über seinen Kopf streicht, hat er über seinen Turban gestrichen. Und insofern ist es auch gültig. Und welche Bedingungen gibt es dafür? Die Bedingung, die dafür gilt, ist, dass der Turban denjenigen Teil des Kopfes bedeckt, der in der Regel nicht gezeigt wird. Das heißt, das ist die Stelle, um die man seinen Turban wickelt, wobei man natürlich die vordere Stirn, also wobei man die Stirnlocke in der Regel freilässt. Das heißt, den vorderen Teil der Haare, den hat man drüber damals freigelassen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er gestrichen hat über den Turban, hat er über das gewickelte Tuch gestrichen, über den größten Teil des Turbans sozusagen, und auch über seine Stirn, beziehungsweise nicht Stirn, sondern die Stirnlocke gestrichen, weil die noch offen war, weil die sichtbar war. Das ist die Bedingung. Die Bedingung ist also, dass der Turban auch den größten Teil des Kopfes bedeckt. Denn dann ist es erst ein Turban. Das heißt, man muss nicht, und wenn man streicht, muss man nicht über den gesamten Turban streichen, sondern über den gewickelten Stoff. Über den gewickelten Stoff. Denn man kann niemals, wenn man den Turban mehrmals wickelt über den Kopf, man kann niemals über den gesamten Stoff gestrichen haben. Wie das zum Beispiel im Falle einer Schiene ist. Wenn du solch eine Schiene hast und du hast einen gebrochenen Arm, und dann musst du ja über die gesamte Schiene streichen, wenn darunter ein Teil ist, den man waschen muss. Ja? Das heißt, stell dir vor, du hast eine Schiene, die irgendwo zwischen Ellbogen und Fingern irgendwo beginnt und endet irgendwo dazwischen. Dann musst du natürlich über die gesamte Schiene streichen, weil sie ja überall einen Teil bedeckt, den man waschen muss. Insofern gilt für den Turban hier nicht das gleiche wie für eine Schiene. Und das ist eine Erleichterung für den Muslim, wenn er den Turban trägt. Und den Turban abzulegen und wieder aufzusetzen oder wieder neu zu wickeln, stellt eine Erschwernis dar. Und deswegen hat die Scharia uns diese Sache, Alhamdulillah, erleichtert. Und so heißt es im Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu, masaha binasiyatihi wa ala al-imam. Das ist ein Strich über seine Stirnlocke und den Turban. Was ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied im Streichen über den Turban und im Streichen über die Wollsocken und Ledersocken? Ja, es gibt zwei Themen, die wir mindestens diesbezüglich betrachten müssen. Erstens, beim Streichen über Socken haben wir gesagt, man muss vorher Mutawadda sein, also ein Wudu gemacht haben. Man muss vorher Mutawadda sein. Gilt das für den Turban auch? Richtigerweise gilt das für den Turban nicht, weil das nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Die zweite Sache ist, was ist mit der zeitlichen Einschränkung? Für die Socken haben wir gesagt, unterscheiden wir, ob man auf Reise ist oder nicht. Wenn man auf Reise ist, hat man 72 Stunden. Und wenn man sesshaft ist, Muqim ist, dann hat man 24 Stunden. Und das auch gilt für den Turban nicht. Das auch gilt für den Turban nicht, weil das auch diesbezüglich nicht überliefert worden ist. Wallahu a'lam. Was wir über Ledersocken, wie ist es mit dem Ausziehen des Turbans? Sobald man den Turban ablegt, wird dadurch der Wudu ungültig? Das werden wir inshallah ta'ala sagen, wenn wir auch über das sprechen, was den Masch allgemein ungültig macht. Denn wenn wir sagen, dass das Ablegen der Socken den Wudu ungültig macht, nachdem man darüber Masch gemacht hat, dann müssten wir auch sagen, dass das Ablegen des Turbans den Wudu ungültig macht, wenn man darüber Masch gemacht hat. Ja? Deswegen also sehr wichtig, dass man einheitlich denkt oder beziehungsweise einheitlich urteilt. Das, wenn man das im einen Fall sagt, muss man es im anderen Fall ebenfalls sagen, weil sonst würde man sich natürlich widersprechen. Aber dazu kommen wir inshallah ta'ala, wenn wir zum Kapitel kommen über das, was den Masch ungültig macht, inshallah. Wenn wir schon beim Turban sind, stellt sich die Frage, ob man auch über den Khimar Masch machen darf. Der Khimar ist das Kopftuch. Und damit meint man in der Regel das Kopftuch der Frau. Also der Mann trägt den Turban oder etwas anderes heutzutage. Aber wir haben über den Turban speziell gesprochen. Wir werden gleich über Mützen und anderes sprechen. Aber erst einmal, früher hat die Frau, wie auch heute noch die muslimische Frau, trägt ein Khimar. Und die Frage ist, ob dieses Khimar auch den gleichen Bestimmungen unterliegt wie wie der Turban. Zunächst einmal, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, ein Khimar trägt und die Hand so befeuchtet und über das Kopftuch fährt, dass das Wasser an die Haare gelangt, das heißt mit anderen Worten, sie macht ihr Khimar so nass, dass die Feuchtigkeit an die Kopfhaare gelangt, dann gilt der Masch gemäß Ijma'. Dann gilt der Masch gemäß Ijma'. Die Frage ist, was ist, wenn sie über den Khimar streicht und die Haare trocken bleiben? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten. Manche von ihnen erlauben den Masch über das Kopftuch aufgrund des folgenden Hadithes über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, der überliefert worden ist von Imam Muslim über Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam über Ledersocken und Khimar gestrichen hat. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über Ledersocken und Khimar gestrichen hat. Der Khimar haben, wie gesagt, die Kopfbedeckung. Und die Kopfbedeckung des Mannes ist der Turban. Okay? Und deswegen dieser Begriff Khimar ist alles, was etwas, also sprachlich gesehen, ist Khimar alles, was etwas bedeckt. Und man meint damit die Kopfbedeckung und das kann sowohl die vom Mann sein, als auch die der Frau sein. Und wenn der Prophet selbst das gemacht hat, das heißt, es weist auf was hin, weist darin, dass er hier vom Turban spricht und nicht vom Khimar. Aber es ist das gleiche Wort, deswegen haben sich manche Gelehrte auf diesen Hadith ebenfalls bezogen. Weil sie sagen, er hat über das Kopftuch und das, was für den Mann gilt, gilt dann ebenfalls parallel für die Frau. Das ist die Argumentation. Ein zweiter Beweis dieser Ansicht ist, dass überliefert worden ist über Salama radiallahu anha, dass sie das selbst getan hat. Und es gibt auch einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man das darf. Und es gibt auch eine Überlieferung über Aisha radiallahu anha, und dieser Hadith ist Hassan. Und es gibt eine weitere Überlieferung über Bilal radiallahu anhu, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist ein feiner Unterschied zwischen dem vorigen Hadith und diesem Hadith. Und zwar sagte er in diesem Hadith, imsahu al-khuffaini wal-khimar. Das heißt, streicht ruhig über Ledersocken und Kopftücher. Warum ist dieser Hadith stärker, was die Beweisführung angeht? Weil im ersten Hadith heißt es von Bilal, dass er beschreibt, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich hat er über einen Turban gestrichen, nicht über ein Kopftuch einer Frau. Und in diesem Hadith hat er aber diese Aussage getroffen. Und seine Aussage gilt normalerweise für alle, die er anspricht. Er spricht die Männer an, als auch die Frauen an. Das heißt, er sagt, streicht über Ledersocken und streicht über Khimar. Und die Frau versteht darunter ihr Kopftuch, logischerweise. Und deswegen ist diese Überlieferung diesbezüglich deutlich, dass es, wie gesagt, erlaubt ist, dass eine Frau über ihren Khimar streicht. Manche Gelehrte schränken es ein, ob es eine Anstrengung ist für sie oder nicht. Das ist sicherlich gut und vernünftig, denn dass eine Frau nämlich wenn sie keinen dringenden Grund hat, das heißt, wenn sie zu Hause ist und yani, ihr Kopftuch ohne weiteres abnehmen kann und Masch machen kann, dann soll sie natürlich immer auf Nummer sicher gehen. Aber die Frage ist, darf sie auch über das Kopftuch streichen? Die Antwort lautet, sie darf. Sie darf. Und wie in allen Angelegenheiten, ist immer besser, wenn man versucht zu achten auf seine Ibadah, dass sie hundertprozentig korrekt durchgeführt wird. Wallahu a'lam. Was für den Turban gilt, gilt nicht für Mützen und Ähnliches. Warum? Weil die Erschwernis befindet sich nicht bei Mützen und Ähnlichem, sondern die Erschwernis befindet sich beim Turban, der gewickelt wird, und beim Kopftuch der Frau, das sie auch auf eine bestimmte Art und Weise trägt und wickelt. Da besteht die Erschwernis, aber bei einer Mütze, die kann man abnehmen, wieder aufsetzen, dafür besteht keine große Anstrengung. Nachdem wir nun gesprochen haben über den Masch, über in Fällen, die nicht notwendig sind, sprechen wir nun über den Masch in Fällen, in denen es notwendig ist, den Masch anzuwenden. Damit meinen wir, wenn jemand nicht dazu imstande ist, zu waschen. Das heißt, eine Person hat einen Gips, eine Schiene, eine Bandage oder ein Pflaster oder was auch immer angelegt. Und die Frage ist jetzt, darf er darüber Masch machen? Denn er hat zum Beispiel eine Wunde und hat darüber ein Pflaster und Ähnliches. Die Frage ist, darf er darüber Masch machen oder nicht? Zunächst einmal gilt grundsätzlich, ein Muslim muss das waschen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm angeordnet hat zu waschen. Auch wenn es eine Wunde ist, auch wenn er eine Verletzung hat, grundsätzlich ist er verpflichtet, auch diese Stellen alle zu waschen. Sollte er, das heißt, er macht ganz normal Wudu, wie wenn er ein gesunder Mensch wäre. Sollte er allerdings diese Stelle nicht waschen können, weil darunter eine Wunde ist, die man nicht waschen soll oder darf, weil dadurch die Krankheit, weil er durch Schmerzen bekommt, die er schwer aushält, oder weil dadurch die Krankheit, der Heilungsprozess hinausgezögert wird, dadurch oder vielleicht die Krankheit sogar schlimmer wird, in diesem Fall sagen wir ihm, mach deine Hand feucht und streiche mit der feuchten Hand über deine Wunde, über deine Verletzung. Wenn er dazu auch nicht imstande ist, weil er darüber ein Pflaster anlegen musste, damit zum Beispiel keine Bakterien hineinkommen, oder weil er eine Schiene trägt, oder weil er Gips trägt, und Gips kann er nicht einfach so schnell abmachen, und soll er ja auch nicht, weil er vielleicht einen gebrochenen Knochen hat, dann soll er mit der feuchten Hand darüber streichen. Ist er auch nicht dazu imstande zu streichen über diese Verletzung, denn es kann ja sein, dass er eine Verletzung hat, eine Wunde hat oder Ähnliches, und er kann nicht eine Bandage anlegen, weil er keine zur Verfügung hat, und er kann auch keinen Gips anlegen, weil er keinen Gips hat oder Ähnliches, oder er hat etwas angelegt, aber man soll auch darüber nicht streichen, aus welchen Gründen auch immer, also gemeint ist aus aufgrund ärztlicher Empfehlung, darf er nicht darüber streichen, auch nicht darüber streichen, dann in diesem Fall tritt an diese Stelle der Tayammum. Dann steht an diese Stelle der Tayammum. Das heißt, statt dass er diese entscheidende Stelle wäscht, er soll einfach den Tayammum machen. Und der Beweis, dass die Scharia einem dies erleichtert und dass er die entsprechende verletzte Stelle nicht waschen muss, wenn er sie nicht waschen kann, weil dies für ihn einen Schaden darstellen würde, ist der folgende Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Er sagte, wir waren auf Reise, als einer von uns von einem Stein getroffen wurde, wodurch er sich am Kopf verletzte. Im Schlaf hatte er einen Samenerguss und fragte dann seine Freunde, darf ich den Tayammum vollziehen? Also er muss eigentlich Ghusl machen, aber das Problem ist, er hat eine Verletzung am Kopf. Und wenn er Wasser verwendet, dann kann er dadurch kann es ihm schaden. Deswegen fragt er, darf ich den Tayammum anwenden? Und sie sagten, nein, diese Erlaubnis steht dir nur zu, weil diese Erlaubnis steht dir nicht zu, weil dir Wasser zur Verfügung steht. Und sie haben sich sozusagen an die offensichtliche Bedeutung der Aya gehalten. Allah sagte, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Das heißt, wenn ihr, und ihr kein Wasser vorfindet. Und sie sagten, aber er findet Wasser vor, also muss er Wasser verwenden. Und das ist ein Problem, wenn man nur den offensichtlichen Wortlaut der Aya betrachtet und nicht die Bedeutung der Aya auch mit berücksichtigt. Denn wo ist der Unterschied, ob eine Person kein Wasser hat und deswegen kein Wasser verwenden kann, oder ob eine Person zwar Wasser hat, aber es nicht verwenden kann. Weil es kann ja sein, du hast Wasser, aber du hast es steht dir nicht zur Verfügung, weil du es nicht verwenden kannst. Weil du es zum Beispiel verlegt hast und du es nicht mehr findest. Oder dieses Wasser brauchst du für zu trinken und du hast nicht viel Wasser. Oder ähnliches. Deswegen, sie haben nicht verstanden, dass es hier, dass Allah sagt, wenn ihr kein Wasser vorfindet, Allah hat nicht gesagt, subhanahu wa ta'ala, wenn ihr kein Wasser wirklich vorfinden könnt, weil es könnte ja auch sein, wenn ihr kein Wasser gesetzlich vorfinden könnt. Das heißt, es steht euch zur Verfügung, ihr habt es, aber ihr könnt es nicht verwenden. In beiden Fällen, diese Aya impliziert, deckt beide Fälle ab. Deckt beide Fälle ab. Und das haben sie nicht berücksichtigt, weil sie sich an die offensichtliche Bedeutung einfach gehalten haben, stur, ohne zu gucken, was diese Aya wirklich auch impliziert. Auf jeden Fall, dann vollzog er den Rusul und starb. Dann vollzog er den Rusul und starb. Als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und ihm vom Vorfall erzählten, sagte er, sie haben ihn umgebracht. Sie haben ihn umgebracht. Das heißt, die Leute, die ihm diese Fatwa gegeben haben, sie sind in Wirklichkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala seine Mörder. Das heißt, nicht gesetzlich gesehen in diesem Leben, aber bei Allah subhanahu wa ta'ala gelten sie als seine Mörder. Dann sagte er, der Überliefer sagte, der Prophet sagte, sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie umbringen. Hätten sie doch nachgefragt, wenn sie es nicht wissen. Das Heilmittel eines Unwissenden ist zu fragen. Es hätte ihm, und dann heißt es im letzten Teil des Hadith, und der ist umstritten, das heißt, manche Gelehrte sagen, der ist nicht authentisch, es hätte ihm gereicht, den Tayammum zu vollziehen und eine Binde auf seine Wunde anzulegen, über die er dann streicht. Und den Rest des Körpers wäscht er dann. Das, was der Prophet sallallahu alaihi den letzten Teil gesagt haben soll, stimmt überein mit dem, was wir vorher gesagt haben. Denn er hat sozusagen ihm angeordnet, er soll alles waschen, bis auf den Teil, den er nicht waschen kann. Darüber soll er eine Bandage anlegen, und dann, also das ist vom Kopf, yani, und dann soll er darüber streichen. Das stimmt überein mit dem, was wir gesagt haben. Und warum handeln wir trotzdem nach diesem Teil des Hadithes? Weil dieser Teil des Hadithes übereinstimmt mit den Grundregeln. Der stimmt überein mit den Grundregeln. Das heißt, wenn dir Wasser zur Verfügung steht, musst du Wasser verwenden. Wenn du Wasser nicht verwenden kannst im Sinne von Waschen, dann was steht der Verwendung von Wasser näher? Dass du Tayammum machst oder dass du wenig Wasser verwendest und Masch machst? Zweifellos das Zweite. Ja? Das ist, deswegen stimmt dieser Teil des Hadithes überein mit der logischen Vorgehensweise. Und deswegen handeln wir nach diesem Teil des Hadithes, ob er authentisch ist oder nicht. Wenn er authentisch ist, dann sowieso. Und wenn er nicht authentisch ist, so stimmt er trotzdem überein, wie wir gesagt haben, mit unseren Usul. Und entscheidend ist auch, dass sich aus diesem Hadith eindeutig ergibt, dass er nicht den Rusul für diese Stelle hätte anwenden müssen. Dieser Teil des Hadithes ist diesbezüglich eindeutig. Welche Bedingungen gibt es für das Streichen über Schienen und ähnliches? Zunächst einmal, es muss ein wirklicher Bedarf bestehen. Auf Arabisch nennt man das Haja. Das heißt also, es muss eine Verletzung sein, eine Wunde sein, wo man wirklich auch diese Bandage oder dieses Pflaster oder dieses Gips oder ähnliches braucht. Ansonsten, wenn es einfach nur ein paar Kratzer sind, weil man zum Beispiel sich an einem Blatt geschnitten hat oder so, dann diese Stelle, man kann ohne weiteres darüber Wasser laufen lassen. Ja? Deswegen, es muss etwas sein, wo auch wirklich ein Bedarf darstellt, wie zum Beispiel eine Fraktur oder ähnliches. Zweitens muss gesichert sein, dass nur derjenige Teil verdeckt ist, der auch wirklich verdeckt sein muss. Denn wir haben eine Regel, sie lautet: Ad-Darura tuqaddaru biqadriha. Oder biqadriha. Das heißt also, wenn wir eine Notwendigkeit haben, Ad-Darura, dann darf man die Erlaubnis, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat, in diesem Fall das Streichen statt dem Waschen, nur so viel in dem Maße anwenden, wie es auch wirklich nötig ist. Okay? Und deswegen darf der Arme auch nicht mehr Zakat nehmen, als er wirklich benötigt. Okay? Und in diesem, unserem Fall, stell dir vor, du hast eine Fraktur am Arm, möge Allah uns alle bewahren. Und für diese Fraktur braucht man einen Gips von 10 cm. Dann darf dieses Gips auch wirklich nur 10 cm maximal groß sein. Ich sage nicht, dass es nur an der Stelle angebracht sein darf, wo sich die Fraktur befindet, weil selbstverständlich muss das Gips größer sein, damit es auch hält. Genauso wie ein Pflaster. Wenn du es machst, hat es eine Stelle, wo die Wunde abdeckt, eine Stelle, die Wunde abdeckt, und du hast auch natürlich eine Stelle, wo es klebt. Ja, das braucht man natürlich auch. Das gehört auch dazu. Aber es geht hier darum, wenn man zum Beispiel eine kleine Wunde hat und man nimmt dafür ein großes Pflaster, oder man einen kleinen Bruch hat und man nimmt dafür, ja, jemand hat sich am Finger gebrochen und er gibt gleich die ganze Hand ein, okay, dann würden wir sagen, das ist zu viel. Und diese Person, wenn sie das macht, dann muss sie alle ihre Gebete nachholen, denn dann hat sie ja niemals richtig Wudu gemacht und dementsprechend hat ihr Salah ebenfalls nicht gegolten. Deswegen, das Gips oder die Schiene oder was auch immer, darf nur in dem Maße angesetzt werden, wie es auch wirklich nötig ist. Richtigerweise gilt für diese Fraktur, für Schienen und ähnliches, keine Bedingung der Tahara. Keine Bedingung der Tahara. Also das heißt, wenn du dir etwas gebrochen hast oder eine Verletzung hast, aufgrund dessen du eine Bandage oder ähnliches ansetzen musst, musst du nicht vorher Wudu machen und dann erst die Bandage ansetzen. Das wäre eine erhebliche Erschwernis. Ja? Brauchst du nicht. Und dann, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, Alhamdulillah, aber ansonsten, auch wenn die Fraktur, auch wenn die Schiene angelegt worden ist, darfst du danach Masch drauf machen, denn hier handelt es sich um einen Notfall. Hier handelt es sich um einen Notfall, nicht wie im Falle von Socken, wo man die Entscheidung hat, ob man sie anzieht oder nicht anzieht und auszieht oder nicht auszieht. Das ist ein anderer Fall, deswegen kann der eine Fall mit dem anderen nicht, auf den, der eine Fall nicht mit dem, auf den anderen übertragen werden. Ebenfalls unterscheiden sich Schienen und diese Sachen. Auch von der Imama, das heißt nicht nur jetzt im folgenden Fall, nicht nur von den Socken sowieso, aber auch von der Imama in der Hinsicht, dass man auch im Zustand des großen Hadath darüber streichen darf. Ja? Das heißt, bei Socken, man darf das nur machen im Zustand des kleinen Hadath. Und bei der Imama auch nur im Zustand des kleinen Hadath. Aber bei Frakturen, wo man darüber Schiene hat, oder Bandagen oder ähnliches, dann darf man, in diesen Fällen darf man auch darüber Masch machen, wenn man den Ghusl vollzieht. Ebenso wie es bei der Imamah keine zeitliche Einschränkung gibt, gibt es auch für Schienen keine zeitliche Einschränkung, beziehungsweise die Einschränkung hängt ab von der Aussage eines vertrauenswürdigen Arztes. Wenn er also sagt, diese Schiene muss 1 Monat lang dranbleiben und sollte besser 1,5 dranbleiben, darf man maximal 1,5. so wie es eben dieser Fall benötigt. Und wenn er sagt, du kannst es ruhig nach einem abmachen, ist kein Problem, danach ist es nicht mehr so wichtig, dann darfst du auch nur einen Monat diese Schiene benutzen. Das heißt, nur so weit, solange es notwendig ist. Nur solange du es auch wirklich brauchst. Wenn du es länger machst, dann gilt dein Masah darüber nicht und dementsprechend der Wudu auch nicht. Wie ist es, nachdem wir jetzt über alle Fälle, inshallah ta'ala, oder viele Fälle, oder die meisten Fälle gesprochen haben, über das Streichen allgemein, Masah allgemein, egal worum es geht, ob es jetzt um Ledersocken geht, Wollsocken geht oder anderes, stellt sich die Frage, manchmal hat man zwei übereinander. Manchmal hat man zwei Ledersocken übereinander an oder zwei Wollsocken übereinander an. In diesem Fall gilt, dass man über, und das ist ja auch die Ansicht der meisten Ulama, rahimahumullah, dass man über die oberste Socke streichen darf, unter der Bedingung, dass man auch die oberste im Zustand der großen Tahara angezogen hat. Das heißt also, wenn ich jetzt den Wudu komplett vollzogen habe und ich ziehe jetzt die ersten Socken an, dann wissen wir, wenn ich den Wudu verliere, darf ich darüber Masah machen. Angenommen, ich habe jetzt den Wudu verloren und mache jetzt Masah über meine ersten Socken und ich ziehe jetzt ein zweites Paar an. Darf ich jetzt darüber Masah machen? Die Antwort lautet nein, weil ich habe nicht vorher meine Füße gewaschen. Denn ich muss, genauso wie bei den unteren Socken, muss ich auch die oberen Socken angezogen haben, im Zustand der kompletten Tahara, und dazu gehört auch die Füße gewaschen zu haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith al-Mughira, inni adkhalt da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Lass sie, weil er wollte sie ihm ausziehen, sagt, lass sie, denn ich habe sie angezogen, die Socken, während die beiden Füße tahir waren. Deswegen, das gilt sowohl für die unteren Socken als auch über die oberen Socken. Ansonsten, wenn man im folgenden Fall, wie ich vorhin beschrieben habe, angenommen, man hat die unteren Socken gemäß den korrekten Voraussetzungen angezogen und dann verliert man seinen Wudu und macht Masah. Und dann zieht man ein zweites Paar Socken an. Man darf ein zweites Paar Socken anziehen. Nur wenn man jetzt den Wudu verliert, darf man nur Masah machen über die unteren Socken und nicht über die oberen Socken. Wallahu a'lam. Nachdem wir gelernt haben, über was man Masah machen darf und worüber man keinen Masah machen darf, stellt sich die Frage, über welchen Bereich streicht man überhaupt? Die Antwort lautet erst einmal, wovon reden wir? Reden wir von Socken oder von Schienen? Reden wir zuerst einmal über Socken. Über Socken, man macht die Hände nass, lässt sie abtropfen und dann streicht man einmal über die entsprechende Stelle, und zwar von den Zehenspitzen, von der oberen Seite der Füße, von den Zehenspitzen, bis man zu dem Schienbein gelangt. Bis man zum Schienbein gelangt. Denn sobald man zum Schienbein gelangt ist, hat man die Stelle komplett gestrichen. Das heißt nicht, dass das Schienbein dazugehört, sondern du musst einen Teil des Schienbeins mitstreichen, damit du sicher die gesamte Fußoberseite auch gestrichen hast. Offensichtlich ist es Sunnah, dass man diese Sache gleichzeitig macht mit beiden Füßen. Da Al-Mughira radiallahu anhu keinen Unterschied gemacht hat, er hat nicht gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst rechts gestrichen und dann links, sondern er sagte, thumma masaha ala khuffay. Das heißt, danach strich er über seine beiden Socken, seine beiden Ledersocken. Und das weist darauf hin, dass er es gleichzeitig gemacht hat. Und die Sahaba radiallahu anhu waren sehr genau. Und wenn ihr die Hadithe lest, heißt es ganz genau, er hat erstmal seine rechte Hand gewaschen, dann die linke Hand gewaschen und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir davon aus, dass er hier, alayhi salatu wassalam, beide gleichzeitig geschrien hat. Wenn man natürlich erstmal rechts streicht und dann links streicht, der Masch gilt. Oder wenn man aus Versehen erst links streicht oder absichtlich links streicht und dann rechts streicht, der Masch gilt. Aber die Frage ist natürlich, was ist das Vollkommene? Und das Vollkommene ist so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Und man streicht mit der rechten Hand über die rechte Socke und mit der linken Hand über die linke Socke. Dass man über den oberen Teil der Socke streicht, ist die richtigste Ansicht unter den Ulama. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Er sagte, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Er sagte radiallahu anhu Ali ibn Abi Talib, der vierte Khalifa, wenn es in der Religion um die persönliche Ansicht ginge, so wäre das Streichen unterhalb der Socken sinnvoller als oberhalb. Doch ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam oberhalb seiner Ledersocken strich. Denn der untere Teil ist derjenige, der dreckig wird. Weil ihr dürft nicht vergessen, die Ledersocken sind nicht wie viele heute anziehen, wenn sie Ledersocken tragen, dann ziehen sie sie an und dann nochmal in Schuhe rein. Okay? Die Ledersocken, die sind Schuhe gewesen, um damit rumzulaufen, draußen. Und dieser Teil, logischerweise, welcher Teil wird schmutzig? Der untere Teil wird schmutzig, nicht der obere Teil. Und deswegen, das wäre die logischere Sache. Aber in der Religion geht es nicht darum, was du als logisch empfindest oder nicht, sondern es geht darum, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgemacht. Wenn wir solche Hadithe lesen, wird uns klar, wie wichtig es ist, sich an die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ohne Wenn und Aber zu halten. Jawohl. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gemacht hat, dann muss unser Verstand ausgeschaltet werden in dem Sinne, dass wir es nur akzeptieren, wenn wir es verstehen, und eingeschaltet werden in dem Sinne, dass wir verstehen einfach nur, was er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber auch wenn wir nicht verstehen, warum er es gemacht hat, das spielt keine große Rolle. Das gilt für Socken. Was ist mit Schienen? Schienen, liebe Geschwister, bei Schienen muss man denjenigen Teil benetzen, über denjenigen Teil streichen, wenn darunter etwas ist, was man normalerweise waschen muss. Deswegen, es könnte ja theoretisch sein, dass du eine Schiene trägst, sagen wir mal, sie beginnt am Unterarm, ja, und sie geht bis Schultern. Und jetzt musst du Wudu machen. Dann natürlich Wudu brauchst du nur machen bis zu der Stelle, wo deine Ellbogen enden. Denn da, wo deine Ellbogen enden, das ist der Teil, bis dahin musst du streichen. Und du musst nicht mehr streichen als bis zu den Ellbogen, wie wir natürlich wissen. Also waschen normalerweise. Musst du nicht mehr waschen als bis zu den Ellbogen. Und deswegen brauchst du auch dann nur streichen bis zu den Ellbogen, wenn darüber eine Schiene ist. Und der Grund ist deswegen, es gibt eine Regel, sie lautet Al-Badalu ya'khudhu hukma mubdalihi. Das heißt, der Ersatz unterliegt den gleichen Bestimmungen wie das Ersetzte. Nachdem wir jetzt korrekt Masach gemacht haben, stellt sich die Frage, wann und wodurch der Masach ungültig wird. Es gibt verschiedene Fälle. Wir werden uns jetzt in Scharat 4 verschiedene Fälle anschauen. Einfach nicht, weil alle diese vier Fälle zur Ungültigkeit des Masch führen, sondern weil das vier Fälle sind, die erwähnt werden und bei manchen Ulama zur Ungültigkeit des Masch führen. Erstens einmal, der erste Fall ist, was ist, wenn man die Socken auszieht? Es geht um den folgenden Fall. Jemand hat Wudu gemacht, komplett, das heißt mit Waschen der Füße. Danach zieht er sich Socken an. Wenn er jetzt seine Socken aufzieht, ist kein Problem. Natürlich, sein Wudu bleibt gültig. Weil er hat ja auch kein Masch über die Socken gemacht. Aber die Frage ist, wenn er Socken angezogen hat und danach erst sein Wudu ungültig wird und er jetzt Masch macht, über seine Socken beim Wudu, stellt sich die Frage, wenn er jetzt diese Socken auszieht, er ist im Zustand von Wudu, und er zieht die Socken aus, wird dadurch sein Wudu ungültig oder nicht? Und die richtigere Ansicht der Ulama ist, dass der Wudu gültig bleibt. Denn wir haben keinen Beweis dafür, dass der Wudu ungültig wird durch das Ausziehen von Socken. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah wird das Gebet nicht annehmen, wenn man muhdath geworden ist. Muhdath, wodurch wird man muhdath, zum Beispiel durch das Verrichten der Notdurft. Allah wird das Gebet eines Muhdath nicht annehmen, bis er den Wudu vollzogen hat. Und diese Person hat den Wudu vollzogen. Und wenn sie ihre Socken auszieht, das Ausziehen von Socken ist kein Hadath. Und deswegen gilt auch der Wudu weiterhin. Und denn wenn eine Person ihre Notdurft verrichtet hat, dann ist sie Muhdath. Wenn sie aber jetzt den Wudu vollzogen hat und über die Socken gestrichen hat, ist sie dann immer noch Muhdath? Nein. Wieso, wenn sie die Socken auszieht, wird sie wieder Muhdath? Du hast doch gesagt, durch den Wudu ist der Hadath entfernt worden. Wenn der Hadath entfernt worden ist, wieso kommt er wieder zurück, wenn man seine Socken ausgezogen hat? Und deswegen ist die richtige Ansicht von der Ulama, Wallahu a'lam, dass man dass der Wudu sahih bleibt, auch wenn man seine Ledersocken ausgezogen hat. Und es spielt auch keine Rolle, ob man diese Ledersocken freiwillig, widerwillig oder aus Vergesslichkeit ausgezogen hat. Der zweite Fall ist, wenn die Frist abgelaufen ist. Denn wir haben gesagt, dass wir 24 Stunden lang Zeit haben, Mas'h zu machen. Die Frage ist, wenn die 24 Stunden auslaufen, ist dadurch der Mas'h ungültig geworden, beziehungsweise wird der Wudu dadurch ungültig? Hier gilt genau das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben. Eine Person, die den Wudu vollzogen hat, ist Tahir oder Mutawaddi und nicht mehr Muhdith. Und dadurch, dass die Zeit abläuft, darf er keinen neuen Mas'h mehr machen, wenn er wieder Muhdith geworden ist. Aber durch das Ablaufen der Zeit wird deswegen noch nicht sein Mas'h ungültig oder sein Wudu ungültig. Er ist Tahir, er ist Mutawaddi und deswegen bleibt er das auch nach Ablauf der Zeit. Wallahu a'lam. Und der Beweis ist der gleiche Hadith, den wir vorhin erwähnt haben. Ein dritter Fall ist, Janaba, Hayd und Nifas. Das heißt, der große Hadath. Janaba, das haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber das ist der Zustand, dass der große Hadath, wenn man zum Beispiel Geschlechtsverkehr oder Samenerguss hatte. Und Hayd ist ein großer Hadath, das ist, wenn die Frau ihre Menstruation hat. Und Nifas ist ein großer Hadath, das ist, wenn die Frau Wöchnerin ist. Das heißt, ein Kind geboren hat und die Zeit ab der Geburt, da fängt sie an zu bluten in der Regel. Und diese Zeit, während sie aufgrund der Geburt blutet, nennt man Nifas, auf Deutsch Wochenbett. Und in dieser Phase ist man auch im Zustand des großen Hadath. Und dadurch wird der Wudu ungültig. Und natürlich, sobald der Wudu ungültig wird, wird auch natürlich der Mas'h ungültig. Entschuldigung, nochmal. Dadurch, dass eine Person in den Zustand des großen Hadath gerät, wird der Mas'h ungültig. Nur durch den großen Hadath, durch den kleinen nicht. Weil man kann ja danach nochmal streichen. Aber durch den großen Hadath, weil wenn du Russel machen musst, das heißt die ganze Körperwaschung machen musst, du musst die Stelle waschen, an der sich die Socken befinden. Deswegen musst du die Socken ausziehen und darfst darüber keinen Mas'h machen, wenn du Russel machst. Deswegen der Zustand des großen Hadath, er macht den Wudu, den Mas'h ungültig. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Safwan ibn Assal. Er sagte, radiallahu anhu, der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegt uns auf der Reise anzuordnen, auf unsere Ledersocken zu streichen oder über unsere Ledersocken zu streichen und sie bis zu 3 Tage weder aufgrund von Stuhl, Urin noch Schlaf auszuziehen. Es sei denn, aufgrund von Janaba. Und warum die Janabe? Weil es ein großer Hadath ist. Und deswegen ist es wie, als ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur auf die Janabe dadurch hinweist, sondern Janabe ist ein Beispiel, weil das ist, was Männer und Frauen treffen kann. Und deswegen ist dieses Beispiel schöner, als wenn er gesagt hätte, Janabe, Hayd und Nifas. Ja? Weil Hayd und Nifas, das gilt nur für Frauen und Nifas nur für manche von Frauen, von der Frauen, aber Janabe, das trifft in der Regel alle. Nachdem wir jetzt gelernt haben, wie man Masch macht und wodurch der Masch ungültig wird, sind wir sozusagen, wissen wir jetzt endgültig, wie man den Wudu vollzieht. Denn der Masch ist ja nur ein Teil des Wudu. Der Masch ist ja nichts anderes als ein Teil des Wudu. Und deswegen gehen wir jetzt über, nachdem wir den Wudu aufgebaut haben, möchten wir jetzt wissen, wodurch wird der Wudu ungültig. Diejenigen Dinge, die den Wudu ungültig machen, nennt man entweder Mufsidat des Wudu oder Nawaqid des Wudu. Mufsidat ist der Plural von Mufsida und es kommt vom Verb Fasada. Fasada heißt schlecht werden, nichtig werden. Das heißt, wodurch wird der Wudu nichtig, also ungültig. Oder Fasid oder Batil. Und der zweite Begriff ist Nawaqid. Nawaqid ist der Plural von Naqid. Und Naqid und Nawaqid kommt vom Verb Naqada. Und Naqada bedeutet zerstören und niederreißen. Das heißt, diejenigen Dinge, die den Wudu ungültig machen. Man sagt Nawaqid al-Wudu, diejenigen Dinge, die den Wudu ungültig machen. Genauso man sagt Nawaqid al-Iman, diejenigen Dinge, die den Iman ungültig machen. Bevor wir über die zahlreichen einzelnen Dinge eingehen, auf die zahlreichen Dinge einzeln eingehen, die von den unterschiedlichen Gelehrten erwähnt werden als Nawaqid oder Naqid, ich werde jetzt den Begriff Naqid inshallah ta'ala oder Nawaqid oder Mufsidat verwenden, möchten wir erstmal wissen, wenn wir, es gibt Dinge, über die sich alle Ulama einig sind, das als kurze Einführung dazu. Und zwar, alle Gelehrten sind sich darüber einig, dass das Urinieren, das Verrichten des Kleingeschäftes dazu führt, dass der Wudu ungültig wird. Die Frage ist jetzt, die sich stellt, worum geht es eigentlich prinzipiell, damit wir auch andere Fragen beantworten können? Denn es gibt Dinge, über die sich die Gelehrten einig sind, weil es darüber einen Textbeweis gibt in der Regel. Und es gibt Dinge, über die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind. Denn wir fragen uns, denn wir werden die Frage nachher beantworten müssen. Jemand, der sein kleines Geschäft verrichtet, sein Wudu wird ungültig, das wissen wir. Weil was ist mit einer Person, die eine, Ersatzöffnung am Körper hat? Sie kann nicht aus ihrem Geschlechtsorgan ihr Geschäft verrichten, sondern sie hat eine Ersatzöffnung und aus dieser Ersatzöffnung entweicht der Urin. Wird dadurch der Wudu dieser Person auch ungültig oder nicht? Oder aus dem Geschlechtsteil tritt nicht Urin aus, sondern etwas anderes, was daher ist. Wird dadurch der Wudu auch ungültig oder nicht? Und die Frage ist also anders gestellt, geht es um die Substanz, die den Körper verlässt? Zweitens, geht es um die Stelle, an der etwas den Körper verlässt? Oder geht es um beides und die Art und Weise, wodurch der Körper, auf welche Art und Weise diese Sache den Körper verlässt. Wenn du also sagst, es geht nur um die Substanz an sich, die den Körper verlässt, dann würdest du sagen, sobald Urin den Körper verlässt, egal aus welcher Stelle des Körpers, ob das aus dem natürlichen Organ ist oder aus einer Ersatzöffnung, der Wudu wird ungültig. Oder du sagst, und das Problem ist, in allen Fällen wirst du Konflikte haben. In allen Fällen wirst du Konflikte haben, aber wir wollen nicht darüber sprechen. Ich will nur erläutern, welche Thematik hier zugrunde liegt. Denn du wirst in allen drei Fällen Probleme haben, die du lösen musst. Aber das diskutiert man, wenn man andere Ansichten mitdiskutiert. Wenn du allerdings sagst, der zweite Fall, es geht nicht um die Substanz, die den Körper verlässt, sondern um die Stelle, dann sagst du, egal was aus dem vorderen oder hinteren Geschlechtsteil den Körper verlässt, dadurch wird der Wudu ungültig. Und der dritte Fall ist, wie wir gesagt haben, du achtest nicht nur auf die Stelle, von wo die Substanz den Körper verlässt, sondern auch, was den Körper verlässt und in welchem Zustand es den Körper verlässt. Und wir gehen von dieser dritten Ansicht aus. Das heißt, wir achten auf alle diese drei Dinge. Und das gilt es dann zu berücksichtigen, wenn wir jetzt diese einzelnen Fälle anschauen. Beginnen wir mit der ersten Sache, die erwähnt werden ist, Wir werden inshallah ta'ala in diesem Zusammenhang yani 19 Sachen besprechen, die worüber gesagt worden ist, dass es den Wudu ungültig macht. Die erste Sache ist der Urin und der Kot. Den fassen wir zusammen. Der Urin und der Kot, wenn er aus den Geschlechtsteilen entweicht, dann ist er gemäß Ijma', ist der Wudu gemäß Ijma' fasid. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحد منكم من الغائط. Oder einer von euch von der Notdurft zurückkommt. Das ist der Teil einer Aya, der Teil der Aya 43 von Surat An-Nisa. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala diese Aya fordert uns auf, Wudu zu machen. Oder uns zu reinigen. Und er sagt, oder wenn einer von euch von der Notdurft zurückkommt. Und was macht man bei der Notdurft? Natürlich Notdurft, hier im Arabischen heißt es Ra'id. Ra'id eigentlich ist eine vertiefte Stelle. Warum? Weil wenn man sein Geschäft verrichtet, sucht man sich eine Stelle, bei der man nicht gesehen wird. Und das ist hier ein Ausdruck, der für den Begriff Toilette oder die Stelle, wo man sein Geschäft verrichtet, steht. Und subhanallah, deswegen hier ist ein schöner Beweis dafür, dass es nicht immer hundertprozentige Aussagen geben muss, was die Beweiskraft angeht, sodass der Gelehrte urteilt. Das heißt also, wenn der Gelehrte sich stützt auf eine Aya im Koran oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam und diese Aya oder dieser Hadith ist nicht hundertprozentig klar, aber in Anbetracht des aus Sicht des Gelehrten ist es zu 70, 80, 90, 95%, 60% ist diese Sache klar. Denn er darf sich auf diesen Beweis stützen. Weil manche Leute sagen, ja, dieser Beweis ist nicht eindeutig. Er muss auch nicht eindeutig sein. Genauso wie dieser Beweis nicht eindeutig ist. Und trotzdem sind sich alle Gelehrten darüber einig, dass das Verrichten der großen oder kleinen Notdurft zur Ungültigkeit des Wudu führt. Und das gilt gemäß Ijma', selbst wenn es nur ein einziger Tropfen Urin ist. Tayyib, wir haben extra gesagt, Urin und Kot aus den Geschlechtsteilen. Wie ist es, wenn es nicht aus den Geschlechtsteilen austritt, sondern aus einer Ersatzöffnung? Wenn es aus einer Ersatzöffnung herausstammt, noch einmal der Hinweis, dass die Folge der Unterscheidungen jetzt gelten natürlich nicht, wenn man gesagt hat am Anfang, dass es um die Stelle geht, aus der es austritt. Wenn man sagt, es geht nur, wenn es aus der ursprünglichen Stelle die Najasa austritt, oder dasjenige austritt, was austritt, nur dann macht es den Wudu ungültig, dann natürlich wird man diese Ersatzöffnung nicht betrachten. Oder eben doch, je nachdem. Ich will nur damit sagen, die erste Frage, die wir beantwortet haben, sie ist entscheidend dafür, ob man diesen Fall als eine, ob man diesen Fall betrachtet, dass der Wudu dadurch ungültig wird oder nicht. Je nachdem, wie man ihn beantwortet und welche Berücksichtigung welcher Fälle. Sollte ein Mensch nicht aus seinen Geschlechtsteilen ausscheiden können, weshalb ihm an anderer Stelle eine Öffnung gemacht wird, wird der Wudu durch die Ausscheidung dieser Najasa, durch den Kot oder die Urin, fasid. Denn die Regel, die wir auch vorhin erwähnt haben, erwenden wir jetzt gleich wieder an. Und zwar haben wir gesagt, al-badalu ya'khudhu hukma mubdalihi oder hukma al-asl. Das heißt, der Ersatz ist denselben Regeln unterworfen wie das Ersetzte. Das haben wir vorhin gesagt und erwähnen wir jetzt auch hier wieder an. Deswegen, egal wo diese Öffnung gemacht wird, unterhalb des Magens oder oberhalb des Magens, wenn dadurch dann, wenn das diese Ersatzöffnung ist, das heißt, ersetzt das originale Organ, dann wird der Wudu durch diese Ausscheidung ungültig. Mit einer Ausnahme, wenn das Ausgetretene oberhalb des Magens austritt, die Öffnung sich oberhalb des Magens befindet und das, was austritt, ist noch nicht verdaut, dann würde der Wudu dadurch gültig bleiben. Warum? Weil wir gesagt haben, dass es uns um die Stelle geht und die Stelle ist ja ein Ersatz und der Ersatz bekommt die gleiche Urteil wie das Ersetzte. Aber wir haben gesagt, es geht uns auch darum, was austritt. Und zwar geht es hier um Najasa. Jetzt um Najasa. Und diese Najasa tritt jetzt von der Stelle aus, wo es ursprünglich austritt. Denn es ist ein Ersatz. Also es ist natürlich, es tritt aus der ersetzten Stelle aus, aber das ist jetzt unser neues ursprüngliches Organ quasi. Und daraus tritt jetzt die Najasa aus und deswegen wird dadurch der Wudu ungültig. Aber wenn es nicht Najis ist, was austritt, weil es noch nicht verdaut worden ist, dann ist es Tahir. Denn das, was du gegessen hast, ist ja Tahir. Und wenn es Tahir ist, wird dadurch der Wudu nicht ungültig, nicht fasid. Warum ist diese Ansicht stark und auch bevorzugt, inshallah? Denn wenn wir schauen, zum Beispiel Blut ist Najis. Und dieses Blut, wenn es bei der Frau aus ihrem Geschlechtsteil austritt, dann verletzt sie dadurch den Wudu. Aber wenn das Blut austritt aus einer anderen Stelle des Körpers, gibt es keinen authentischen Beweis dafür, dass der Wudu dadurch ungültig wird. Und das ist ein Beweis dafür, dass es nicht nur darum geht, dass Najasa den Körper verlässt, sondern dass auch die Stelle, aus der der Körper die Najasa verlässt, mit einer Rolle spielt. An dieser Stelle machen wir kurz eine Pause, weil der Adhan eingetroffen. Nach dem Adhan machen wir inshallah ta'ala weiter. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. An dieser Stelle, nachdem wir gesprochen haben über das Verrichten des kleinen Geschäftes und des großen Geschäftes, kann es passieren, dass manche Menschen ihren Hahn nicht halten können. Und das nennt man Harninkontinenz. Das heißt, der Mensch, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kranken unter uns gesund machen und die Gesunden weiterhin gesund lassen. Der Mensch manchmal, wenn er krank ist, kann er seinen Urin nicht steuern, nicht zurückhalten und es verlässt seinen Körperteil ohne seinen Willen. Und deswegen ist die Frage, wie er in diesem Fall damit umgeht. Wenn eine solche Person ihren Wudu nicht halten kann und dieser Urin jederzeit auslaufen kann, weil er zum Beispiel sogar einen Beutel mit sich tragen muss, weil dort regelmäßig irgendwas rausfließt, dann in diesem Fall muss er zu Beginn der Gebetszeit sein Urin abwaschen. Er muss diese Unreinheit, sofern er kann, muss er diese beseitigen. Das heißt, von seinem Körper als auch von seiner Kleidung. Und wenn er eine Ersatzkleidung hat, zieht er eine frische Kleidung an. Denn eine Regel lautet auf Arabisch, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Das heißt, das, wodurch eine Pflicht erst umgesetzt werden kann, ist ebenfalls Pflicht. Er muss saubere Kleidung haben, er muss Tahar-Kleidung haben, also muss er auch dafür sorgen, dass er welche hat. In diesem Fall, das heißt, er reinigt seinen Körper, zieht saubere Kleidung an oder wäscht die unreine Kleidung und danach macht er den Wudu, vollzieht er den Wudu und dann darf er die freiwillige Gebete vor dem Fardgebet und freiwillige Gebete nach dem Fardgebet, je nachdem, ob es welche gibt, verrichten und das Fardgebet sowieso auch verrichten, selbst wenn während des Salah etwas austritt aus seinem Geschlechtsteil. Das heißt, gesetzlich gesehen, sein Wudu gilt als sahih. Sein Wudu ist sahih, ist gültig, auch wenn etwas austritt in dieser Zeit. Und das Gleiche gilt auch für die Mustahada. Die Mustahada ist eine Frau, die unter krankhafter Blutung leidet. Das heißt, sie blutet nicht aufgrund von Menstruation oder aufgrund von Nifas, das heißt von Wochenbett, aufgrund des Wochenbetts, sondern sie blutet außerhalb ihrer Regelzeit. Und diese Art von Blutung, wenn sie auch ständig ist, dann diese Frau unterliegt den gleichen Bestimmungen. Sie muss sich reinigen am Anfang der Zeit und sie muss dafür sorgen, dass möglichst nichts ausläuft. Und sollte trotzdem etwas auslaufen, gilt ihr Salah trotzdem, auch wenn während des Salah etwas entweicht, Blut entweicht. Die zweite Angelegenheit, nachdem wir über Urin und Kot gesprochen haben, die zweite Angelegenheit ist die Flüssigkeit, vaginale Flüssigkeit bei der Frau. Sie ebenfalls macht den Wudu ungültig, weil sie gemäß der richtigen Ansicht Najis ist. Und wenn die Najasa aus der entsprechenden Stelle austritt, dann ist auch der Wudu ungültig, wie wir vorhin als Regel aufgestellt haben. Die dritte Sache ist der Madhi. Der Madhi ist der Vorsamen des Mannes. Er ist ebenfalls ein Naqid, denn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er litt unter dieser Sache. Das heißt, er hat bei ihm ist Madhi ausgetreten, krankhaft sogar. Und er schämte sich, den Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt zu fragen. Und er schickte, in einer Version heißt es, er schickte Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu ta'ala anhu. Und er fragte für ihn den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er schämte sich zu fragen, weil seine Frau ist die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, wenn jemand so etwas bemerkt, soll er darauf Wasser spritzen und sich so waschen, wie er sich für das Salah wäscht. Das heißt, er soll den Wudu vollziehen. Und deswegen sind die allermeisten Ulama, manche reden sogar von einem Ijma', dass der Madhi, der Austritt von Madhi, ein Naqid ist. Welcher Teil muss gewaschen werden? Man würde denken, man würde denken, dass man einfach nur den Madhi wegwäscht. Aber richtigerweise, man muss nicht nur den Madhi wegwaschen, also das heißt nicht nur die Stelle, an die der Madhi austritt, sondern das gesamte Geschlechtsteil des Mannes. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Tawadda waghsil dhakarak. Das heißt, vollziehe den Wudu und wasche dein Glied. Und er sagt dir nicht, wasche nur einfach den Madhi ab, sondern das gesamte muss gewaschen werden. Wie ist es die vierte Angelegenheit ist der Wadi. Wadi ist eine Form von Nachtropfen, eine Art Nachtropfen. Der lateinische Name nennt man Spermatorio, wenn das die richtige Aussprache ist. Aber es geht um die Spermaflüssigkeit aus der Harnröhre. ohne Erregung. Das heißt, krankhafter Ausfluss, handelt sich hier um eine schleimige Flüssigkeit, die nach dem Urin in Form von Tropfen austreten kann. Und diese Sache ist gemäß der allermeisten Ulama Najis. Und es hat manchmal die Farbe von Eiter. Es ist nicht so schleimig und dickflüssig wie Madi. Madi ist aufgrund von sexueller Erregung, aber der Wadi eben nicht. Trotzdem, weil wir gesagt haben, der Wadi ist Najis und er tritt aus dem Organ aus, auf dem es normalerweise austritt, also ist auch dadurch der Wudu ungültig und so ist der Wadi auch ein Nafil. Die fünfte Sache ist die krankhafte Blutung der Frau, die Istihada. Die Istihada ist ebenfalls ein Nafil. Das ist kein Widerspruch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, denn wir haben gesagt, wenn eine Frau dauerhaft darunter leidet, das heißt, am Anfang der Gebetszeit bis zum Ende der Gebetszeit, die ganze Zeit blutet sie. Sie kann nicht beten, es sei denn, sie blutet. Dafür gilt für sie das Gleiche, was wir gesagt haben über jemanden, der unter Harninkontinenz leidet. Salas, auf Arabisch. Aber hier, wir reden allgemein davon, ist der Ausfluss von Blut aus der Frau aus ihrem Geschlechtsteil, ist das ein Naqid? Die Antwort lautet, selbstverständlich ist es ein Naqid, zweifellos. Denn Fatima, die Tochter von Hubeish, litt unter dieser Sache, litt unter Istihada. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, das Menstruationsblut ist bekannterweise schwärzlich. Wenn dies der Fall ist, dann verrichte kein Salah. Wenn es anders ist, das heißt, wenn es also kein Menstruationsblut ist, dann verrichte dein Wudu und dein Salah, denn es handelt sich dann nur um eine verletzte Ader. Und das Blut ist Najis und es tritt aus der bekannten Stelle aus. Insofern ist auch der Wudu dadurch fasid. Sechster Fall ist Steinchen und Würmer und ähnliches. Gott bewahre uns davor. Aber es kann passieren, dass eine Person unter Nierensteinen leidet oder andere. Wenden wir unsere Regel an. Wir sagen Steinchen und Würmer. Sind sie Tahir oder sind sie Najis? Antwort: Sie sind Tahir. Und wenn sie Tahir sind und sie treten jetzt aus einer Stelle aus, wo sie nicht hingehören, das ist eine krankhafte Erscheinung. Das heißt, drei Sachen betrachten wir. Wir betrachten, wo die Sachen austritt. Zweitens, was austritt, ob es Najis ist oder Tahir ist. Und drittens, welchen Zustand. Ist es gesund oder ist es krankhaft? Und in diesem Fall stimmen diese Bedingungen nicht überein. Und deswegen sagen wir, dass richtigerweise das bloße Austreten von Steinen oder von Würmern oder anderen Tahir-Substanzen führt nicht zur Ungültigkeit des Wudu, es sei denn, es gibt dafür einen Beweis. Und das müssen wir machen. Ich habe gesagt, egal welche Ansicht man nennt, man wird Konflikte haben. Denn wenn du zum Beispiel Luft betrachtest, die Luft, die dem After entweicht, ist Tahir. Sie ist nicht Najis. Und trotzdem wird der Wudu dadurch ungültig. Okay? Deswegen, wenn du eine Regel anwendest, der Faqih hat natürlich immer eine Ausrede, Alhamdulillah. Er nutzt seine Regel. Und wenn es zu einer Ausnahme kommt, er macht die Ausnahme, weil es einen Beweis dafür gibt. Und wie man es auf Deutsch sagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay? Das ist natürlich der Fiqh, dass er Ausnahmen macht, wenn es dafür einen Beweis gibt. Das gleiche gilt zum Beispiel für einen Arzt. Also, Entschuldigung, wir haben nicht fertig. Die Steinchen und Würmer, wir unterscheiden. Wenn diese Sache den Körper am Geschlechtsteil verlassen, trocken verlassen, ohne dass sie angefeuchtet sind durch einen Najasa, wie Urin, dann sagen wir, der Wudu bleibt gültig. Ansonsten, wenn es austritt und Mutanajjis ist, verunreinigt ist durch Najasa, dann sagen wir, dass der Wudu dadurch ungültig geworden ist. Aber nicht aufgrund des Wurmes oder aufgrund der Steinchen, sondern aufgrund der Najasa, die von der bekannten Stelle ausgetreten ist. Das gleiche gilt zum Beispiel für einen Arzt oder eine Ärztin, die zum Beispiel etwas einführt in das Geschlechtsorgan der Frau und es wieder hinausnimmt, dann hat es etwas Tahir rausgenommen. Wenn es mutanajjis geworden ist, ist dadurch der Wudu ungültig, ansonsten ist der Wudu dadurch nicht fasid. Siebtens, Windlassen. Windlassen annulliert die Gültigkeit des Wudu gemäß Ijma' der Ulama, und der Beweis dafür ist, dass Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu Folgendes gesagt hat: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam nimmt euer Salah nicht, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah nimmt euer Salah nicht an, wenn ihr Muhtif geworden seid, bis ihr den Wudu vollzieht. Ein Mann aus Hadramaut, eine Gegend im Arabien Süden, ein Mann aus Hadramaut sagte, was ist mit Hadath gemeint, O Abu Huraira? Was ist gemeint, wenn das Muhtif geworden ist? Heißt das, er sagte, entweder, er sagt, es bedeutet, einen Wind fahren zu lassen oder ein Geräusch zu hören. Und dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim, und die Gelehrten, wie gesagt, sind sich darüber einig. Allerdings, wenn jemand Zweifel hat und Waswasa hat, ja, und er ist im Salah und sich nicht sicher, ob was entwichen ist oder nicht, in diesem Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar, la yanfatilu aw la yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Abbad ibn Tamim radiallahu anhu berichtet, dass sein Onkel sich beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber beklagte, das geht hier um eine Person, die unter Waswasa leidet. Er beklagte, dass man sich im Salah einbildet, etwas sei ausgetreten. Da sagte er, er soll das Gebet nicht verlassen, bis er etwas hört oder riecht. Denn der Shaitan ist nicht dazu imstande. Der Shaitan kann dich in Zweifel bringen, aber der Shaitan kann dich nicht dazu bringen, dass du etwas riechst oder etwas hörst. Ja? Und deswegen in diesem Fall hast du Gewissheit erlangt. Wenn du was hörst oder riechst, dann weißt du hundertprozentig, da ist was ausgetreten. Vorher nicht. Vorher verlässt du den Gebetsplatz nicht. Wie gesagt, das gilt für die Leute, die Zweifel bekommen aufgrund von Einflüsterungen und ähnliches. Achtens, Blut. Was Blut angeht, wenden wir darauf unsere Regel an. Erstmal, Blut ist Najis, gemäß der allermeisten Ulama. Wenn es aus der Stelle austritt, aus den Geschlechtsteilen, dann ist es ein Naqid. Ansonsten, wenn es aus anderen Teilen des Körpers austritt, egal ob es aus der Nase ist oder ob es aus dem Bauch ist oder aus der Hand oder wo auch immer eine Verletzung, in diesen Fällen ist der Wudu, bleibt er sahih. Wenn es viel ist, muss man es abwaschen, weil es Najis ist, aber das heißt nicht deswegen, dass der Wudu dadurch ungültig geworden ist. Und der Beweis dafür ist der berühmte Hadith von Abbad ibn Bishr radiallahu ta'ala anhu. Und wir lesen hier der Hadith ist ein bisschen länger, deswegen lasse ich ihn an dieser Stelle aus, aber den kann man inshallah ta'ala im Buch an entsprechender Stelle nachlesen. Auch ist überliefert worden, dass Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu mit einer blutenden Wunde gebetet hat. Und das weist darauf hin, wie gesagt, dass der Wudu nicht ungültig wird durch das Bluten an sich, solange es nicht aus dem Geschlechtsteil ist, wie wir gesagt haben. Und dadurch haben wir auch schon den neunten Punkt beantwortet. Nachdem wir vom Bluten allgemein gesprochen haben, reden wir über das Nasenbluten speziell. Es gibt darüber Hadithe, aber diese Hadithe sind alle da'if. Es gibt Hadithe darüber, also wenn du dich nicht, dass du dich wunderst, wenn du etwas liest darüber, dass man den Wudu vollziehen soll, nachdem man Nasenbluten hat. Die gibt es, aber sie sind nicht authentisch. Und deswegen können wir uns nicht darauf verlassen. Zehntens, das Schröpfen. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass das Schröpfen den Wudu nicht ungültig macht. Das heißt, der Wudu bleibt sahih. Und der Beweis dafür ist unter anderem, die folgende Überlieferung über Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, die allerdings umstritten ist. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ sich einmal schröpfen, woraufhin er betete, ohne den Wudu zu vollziehen. Er wusch nur die Stelle, an der die Schröpfung vorgenommen wurde. Dieser Hadith, wenn wir davon ausgehen, dass er authentisch ist, dann ist er natürlich ein Beweis. Und wenn nicht, dann stimmt er überein wunderbar mit dem, was wir bereits gesagt haben. Denn erstens, wir kennen keinen Beweis, dass das bloße Bluten den Wudu ungültig macht, keinen authentischen Beweis. Und zweitens ist das Bluten, wenn es viel ist, Najis. Das Blut ist Najis und deswegen hat er es, sallallahu alaihi wasallam, weggewaschen. Hat die entsprechende Stelle gewaschen. Imam al-Daraqutni sagte, dass dieser Hadith richtigerweise nicht marfu ist und dann mauquf. Und wenn er mauquf ist, das heißt, es geht hier um die Handlung eines Sahabi und nicht um den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, es ist mauquf und nicht marfu, dann ist dieser Hadith ein Argument bei denjenigen Gelehrten, die der Ansicht sind, dass Mauquf-Hadithe als Beweismittel gelten, als Hujja gelten. Was meint ihr? Wollt ihr nach dem Isha noch die letzten 9 Sachen weitermachen? Oder möchtet ihr an dieser Stelle Stopp machen? Fragen? Fragen gibt es nicht mehr jetzt. Fragen, wenn dann nach Isha. Wollt ihr nach Isha Fragen machen noch oder nicht mehr? Habt ihr keine Fragen? طيب. Machen wir nach dem Isha, inshallah ta'ala, wir beten Isha. Und nach dem Isha, wenn es Fragen gibt, dann machen wir die danach. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam, barakallahu Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman katheeran.